Und als er dahin zog, sah er einen von Geburt an blinden Menschen. Und seine Jünger fragten ihn, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ward? Jesus antwortete, keines von beiden, sondern es sollten die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir müssen schaffen die Werke dessen, der uns gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt eine Nacht, wo niemand schaffen kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Da er dies gesagt, spie er auf den Boden und machte mit dem Speichel einen Teig und strich ihm den Teig auf die Augen und sagte zu ihm, geh hin, wasche dich im Teiche von Siloam, was übersetzt heißt, Abgesandter. Da ging er hin und wusch sich und ging sehend davon. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Bettler kannten, sagten, ist dies nicht der, der da saß und bettelte? Die einen sagten, ja, er ist es, die anderen, nein, er ist ihm nur ähnlich. Er selbst sagte, ich bin es. Da sagten sie zu ihm, wie wurden dir denn die Augen aufgetan? Er antwortete, der Mensch mit Namen Jesus hat einen Teig gemacht und mir die Augen bestrichen und zu mir gesagt, gehe zum Siloam und wasche dich. Da ging ich hin und wusch mich und ward sehend. Und sie sagten zu ihm, wo ist der? Sagt er, ich weiß es nicht. Sie führen ihn zu den Pharisäern, den Blindgewesenen, es war aber Sabbat an dem Tage, da Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Wiederum fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden. Er aber sagte zu ihnen, er hat mir einen Teig auf die Augen gelegt, und ich wusch mich und bin sehend. Da sagten einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, da er den Sabbat nicht hält, andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Da sagten sie wiederum zu dem Blinden, was sagst du von ihm, darum, dass er dir die Augen aufgetan? Er aber sagte, dass er ein Prophet ist. Die Juden glaubten nicht von ihm, dass er blind war und wieder sehend geworden, bis sie die Eltern des Sehendgewordenen gerufen, und sie fragten dieselben, ist dies euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ward? Wie kommt er nun zum Sehen? Da antworteten seine Eltern und sagten, wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wie es aber kommt, dass er nun sehend ist, wissen wir nicht, oder wer ihm die Augen geöffnet hat, wir wissen es nicht, fraget ihn selbst, er ist mündig, er soll für sich selbst reden. So sprachen seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn schon waren die Juden übereingekommen, dass, wenn einer ihn als Christus bekenne, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden soll. Darum sagten seine Eltern, er sei mündig, man solle ihn selbst fragen. So riefen sie den Menschen zum zweiten Male, der blind gewesen, und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Da sagten sie zu ihm, was hat er dir getan? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt nicht darauf gehört. Was wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Und sie schmähten ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass zu Moses Gott geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, wo er her ist. Antwortete der Mensch und sagte zu ihnen, darin liegt eben das Verwunderliche, dass ihr nicht wisset, wo er her ist, und mir hat er doch die Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn einer gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Urzeit ist es unerhört, dass einer einem Blindgeborenen die Augen aufgetan. Wäre dieser nicht von Gott, so vermöchte er nicht zu tun. Antworteten sie und sagten zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen, und da er ihn traf, sprach er, du glaubst an den Sohn des Menschen? Antwortete jener. Und sagte, wer ist es denn, dass ich an ihn glauben möge? Sagte Jesus zu ihm, du hast ihn gesehen, ja, der mit dir spricht, der ist es. Er aber sagte, ich glaube, her, und warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sagte, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die da nicht sehen, sehen, und die da sehen, blind werden. Das hörten die Pharisäer, die bei ihm waren, und sagten zu ihm, sind wir etwa auch blind? Sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr blind wäret, hättet ihr nicht Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen. Es bleibt bei eurer Sünde,